22. Die Freimaurerei in den nordischen Staaten. Auch in der Geschichte Schwedens begegnen wir einem freimaurerischen Morde, dessen Erinnerung wieder aufgefrischt werden soll, weil er den Grundgedanken dieser Schrift erhärtet, dass die Freimaurer zwecks Erreichung ihrer Ziele unter Umständen auch vor verbrecherischen Mitteln nicht zurückschrecken. Es handelt sich um ein Ereignis, das in die Zeit der glorreichen französischen Revolution fällt. Der Schwedenkönig Gustav III. War damals der Verbündete Ludwigs des 16. von Frankreich. Als dieser im Juni 1791 nach Varennes flüchtete, wollte König Gustav mit seiner Armee bis gegen die französische Grenze vorrücken, um seinen Verbündeten zu empfangen und zu beschützen. Der Herzog von Südermanland, der damals Großmeister der Loge war, ließ jedoch seinen Bruder Gustav III. Durch den Freimaurer Ankerström ermorden, am 16. März 1792. Diese Mitteilung stammt von dem Freimaurer Cadet Gassicourt, einem Pariser Advokaten, der durch die Revolution sehend gemacht der Freimaurerei empört den Rücken kehrte und seine Erlebnisse und Wahrnehmungen der Öffentlichkeit übergab. Sie wird uns überdies von anderer Seite bestätigt, und zwar ebenfalls von Freimaurern, die noch hinzufügen, dass die Ermordung sowohl Gustavs III. Als auch Ludwigs XVI. Bereits in einer Freimaurerversammlung in Frankfurt am Main im Jahre 1786 beschlossen worden sei. Für sich allein mag diese Tatsache nichts beweisen, denn Morde kamen schließlich zu allen Zeiten und an allen Orten vor. In Zusammenarbeit mit anderen gleichartigen Fällen spricht sie allerdings eine berittene Sprache. Das Logenleben ist in Schweden stark entwickelt. Die große Landesloge von Schweden in Stockholm wurde im Jahre 1760 gegründet, nachdem schon seit 1731 eine Johannesloge bestanden hatte. Jetzt unterstehen der schwedischen Großloge 13 Andreas- oder Schottenlogen und 28 Johanneslogen mit insgesamt 14.811 Brüdern. An der Spitze des ganzen Ordens steht als Ordensmeister König Gustav V. Von Schweden. Landesgroßmeister ist nach altem Herkommen der Kronprinz, derzeit Gustav Adolf, ebenso bekleiden andere königliche Prinzen hohe Würden. Die schwedische Lehrart der Freimaurerei wurde bereits an anderer Stelle hinlänglich genau besprochen, wobei auf die furchtbaren Eide und Strafen dieses Systems besonders aufmerksam gemacht wurde. Auch darauf wurde bereits hingewiesen, dass nach schwedischem System die Freimaurerei bis auf den jüdischen König Salomon zurückgeführt wird und dass die Würde des Ordensmeisters sich in seinem Geschlechte vererben soll. Nun wissen wir, dass das gegenwärtige Königshaus auf den französischen Marschall Bernadotte zurückzuführen ist, der 1810 zum Thronfolger erwählt, im Jahre 1818 als Karl XIV. Den schwedischen Thron bestieg. Marschall Bernadotte war am 26. Januar 1763 als Sohn eines kleinen Provinzadvokaten in Pau in Frankreich geboren worden. Wenn wir der Versicherung Glauben schenken dürfen, dass Bernadottes Eltern jüdischer Abkunft gewesen seien, so wäre das ein ganz reizender Witz, den sich da wieder einmal die Weltgeschichte geleistet hat. Oder war das vielleicht beabsichtigt? In diesem Zusammenhang muss auch des Unfalls gedacht werden, den der verstorbene Oskar II., König von Schweden und Norwegen, erlitten hat. Er war als Freimaurer eifrig tätig, war Ordensmeister sowohl der Großloge von Schweden als der Großen Landesloge von Norwegen und Past Grandmaster der Großloge von England. Er war es auch, der den Prinzen von Wales, den späteren König Eduard VII. Von England, in die Freimaurerei eingeführt hat. Als oberster Chef der Freimaurerei seines Landes führte er den Titel Weisester Vikar Salomons und wurde gelegentlich von freimaurerischen Blättern auch als protestantischer Papst und sogar als Freimaurerpapst bezeichnet. Dessen ungeachtet hatte er in Freimaurerkreisen zahlreiche Gegner, die sich nicht scheuten, ihn in ihren Zeitungen anzugreifen und zu verhöhnen. Einmal hielt er in diesen Kreisen eine etwas salbungsvolle Rede, weshalb ihn die Bauhütte angriff und ihn warnte, innerhalb des Bundes die traurige Rolle des Cagliostro weiterzuspielen. Das war stark. Aber es kam noch ganz anders. Norwegen war mit Oskar II. Regierungstätigkeit seit langem unzufrieden. Als alle wohlgemeinten Vorschläge und Wünsche nichts fruchteten, wurde er kurzerhand seines Thrones entsetzt, und zwar war es die Loge von Karlstadt, wo die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen beiden Staaten stattgefunden hat. Nicht einmal seine Würde als Ordensmeister hatte ihn vor diesem Schicksal bewahren können. Schwedens Staatsmänner sind zumeist Freimaurer, so zum Beispiel der entente freundliche schwedische Minister des Äußeren, Herr Wallenberg, und sein einflussreicher Bruder, auch die sozialdemokratischen Führer sind regelmäßig Freimaurer, so Bruder Branting, der auf dem Stockholmer Kongress 1917 eine bedeutende Rolle spielte. Der gegenwärtige König von Norwegen, Bruder Håkon, nimmt im Orden keine besondere Stellung ein. Ordensmeister ist gegenwärtig ein bürgerlicher, der praktische Arzt Johann Gottfried Conradi. Ordensstatthalter ist ein Stadtsekretär namens Sörensen und so weiter. Man sieht, auch die Freimaurer des Nordens tragen dem demokratischen Zeitgeist Rechnung und sind bestrebt, den Einfluss des erblichen Königshauses von der königlichen Kunst fernzuhalten. Die große Landesloge von Norwegen umfasst eine Stewardsloge, 3 Andreas- oder Schottenlogen und 12 Johanneslogen mit 4800 Brüdern. Die große Landesloge von Dänemark, an deren Spitze König Christian X. als Ordensmeister steht, hat ungefähr die gleiche Mitgliederzahl wie die von Norwegen, nämlich 4735 Brüder. Sonst ist über sie nicht viel zu sagen. Und doch, eben jetzt ist man in Dänemark im Begriffe, auch dort mit dem Königtum Schluss zu machen. Wer steht an der Spitze der republikanischen Bewegung? Der Herr Ministerpräsident und Bruder Dr. Zahle, Großsiegelbewahrer der großen Landesloge von Dänemark.